Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 263 aus dem Rahmen. Tja, aus dem Rahmen fällt wahrscheinlich heute auch der Antcast, er wird ein bisschen kürzer sein. Ich weiß, sage ich jedes Mal, egal. Diesmal kann es wirklich stimmen, ja, ihr werdet sehen. Themen: Sony Xperia Z3 Tablet ist hier angekommen, liegt hier neben mir, ist getestet und ja, ich sag's gleich, was ich davon halte. Ja. Dann gibt's wieder jede Menge News, natürlich auch die Community wieder aktiv gewesen und die App der Woche diesmal auch was von Sony, unfassbar. Ja. It's Sony Time. Ja. Und da komme ich gleich mal zum Sony Xperia Z3 Tablet Kompakt. Das genau ist es. Und das habe ich mir mal gegönnt, ja. Ich krieg ja keine Testmuster geschickt irgendwie. Das muss ich mir alles immer selbst holen. Ne? Oder mal bei Leuten ausprobieren, die sowas haben. Ne? Ist klar. Warum kriege ich eigentlich kein Testmuster geschickt? Hallo, liebe Firmen, ja? Bitte Kontakt aufnehmen, ja? rio@netcast.com und dann, ne, können wir das machen. Tja. Oder auch nicht, je nachdem. Beim Sony Xperia, ich sag jetzt einfach mal beim Z3 Tablet fertig, ja? Oder nein, ich muss sagen Z3 Tablet Kompakt, weil es gibt ja auch ein anderes. Da hätte Sony sicherlich keine Angst haben müssen, dass ich das irgendwie dann komplett zerreiße, weil das Gerät hat mich doch einigermaßen, sagen wir mal, überzeugt. Schon im Vorfeld, das was ich so drüber gelesen habe, mal abgesehen davon, dass es natürlich wie bei allen Produkten immer mal wieder ein paar Sachen gibt, wo eben die Leute besonders schlimm empfinden, aber dann eben in der Masse quasi untergeht. Ja, oftmals ist es so, wenn da zum Beispiel Fehler oder ähnliches im Internet häufig zu lesen sind, dann ist es meistens von wenigen Prozent der Geräte, die ausgeliefert wurden. Ja, da kann man natürlich nicht sagen, dass es nicht stimmt, weil die Leute haben ja den Fehler. Ja? Nur ist es vielleicht dann nicht ganz aussagekräftig jetzt auf die ganze Reihe oder das ganze Modell. Ja, wobei auch da ging es eigentlich relativ glimpflich schon im Vorfeld zur Sache, wenn ich mir da mal andere Sachen angucke, wie bei einigen Samsung-Tablets, da waren die dann doch eher positiv, ja, die vielen Einträge, die ich gelesen habe. Ja, kurz mal die technischen Daten, dann werdet ihr vielleicht so mal die Augenbrauen hochziehen. Was macht denn der Rio da? Ja. Also Qualcomm Snapdragon 2,5 GHz Quad-Core-Prozessor, 3 GB RAM, Flash-Speicher 16 GB eingebaut, ein SD-Karten-Slot mit bis zu 128 GB Micro-SD-Karte kann man da reintun, 8,1 Megapixel-Kamera hinten, Front-Facing-Kamera 2,2 Megapixel, PlayStation-Certified, PS4 Remote Play, da komme ich noch in vielleicht im nächsten Uncast da drauf, da beschäftigen wir uns heute nicht damit. Ein 8 Zoll Triluminous Display 1920x1200 mit diesem schönen X-Reality Image Enhancing bla bla. Assisted GPS, GLONASS Support, MHL 3.0, das bedeutet zum Übertragen des Bildes über eine kabellose Schnittstelle. Und USB Highspeed, fast schon für heutige Verhältnisse ist Highspeed nicht mehr okay, 2.0, ja, Micro ist USB, das ist nicht ganz so okay. Native USB Tethering, für manche vielleicht auch interessant, NFC, natürlich integriert, DNA Certified und diese Ant Plus Funktion, die zum Beispiel dafür da ist, Herzmessbänder da, wie auch bei den Uhren, zu verbinden, aber auch fürs Geocaching beispielsweise Chirps, ja, können damit auch über Umwege empfangen werden, ja. Ja, den Antutu Benchmark habe ich gleich mal laufen lassen. Ich weiß, Benchmarks sind eben für das richtige Benutzen in der realen Welt meistens nicht so extrem aussagekräftig. Aber immerhin so weit, dass man mal Rückschlüsse drauf ziehen kann, wie viel Power das Gerät generell hat. Ja. Und da hat es auf Anhieb 43.409 Punkte geschafft beim Antutu Benchmark 5.7.1, gleich unter Lollipop 5.0.2. Ich habe das gar nicht erst mit KitKat in Betrieb genommen, habe sofort geupdatet, noch bevor ich etwas gemacht habe. Deswegen ist auch das Update offenbar ganz, ganz gut gelaufen. Da hat sich nichts verhaspelt oder ähnliches. Und das schnurrt, hat gleich geschnurrt wie ein Kätzchen, ja. Und die Performance ist recht gut, also liegt knapp über dem HTC One M8, über dem Huawei Mate 7, Xiaomi Mi 4, Galaxy S5 kommt dann, also auch da liegt es von der Leistung her drüber. Und ja, ein bisschen abgeschlagen dann das Google Nexus 5 und das LG G3. Ja. Ganz knapp vorne ist das OnePlus One und das Asus Zenfone 2, genauso wie das Samsung Galaxy Note 2, dann schon etwas weiter, und das Meizu MX4. Also im oberen Mittelfeld, könnte man sagen, ist es vertreten. Und ja, das haut einem halt nicht vom Sockel, aber wie gesagt, das sind keine Real-Life Tests, und von daher ist es schon mal okay, wenn das in dieser Größenordnung eingeordnet ist. Es gibt auf jeden Fall schnellere Teile, das ist ganz klar, weil da ist ja ein Snapdragon 801 Prozessor verbaut, ja, und das bedeutet natürlich, dass es nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand vom Prozessor ist. Das auch mit dem 3 GB RAM, okay, das ist hier jetzt kein 64-Bit-Prozessor, da kann man, könnte das Gerät mit mehr RAM sowieso nichts anfangen. Ja. Von daher ist es in dem Fall jetzt akzeptabel. Ja, was soll ich sagen, 810er Prozessor mit, also 64-Bit 810er Prozessor mit 4 GB wäre natürlich besser. Der Flash Memory mit 16 GB ist leider mir vollkommen unverständlich. Die Wi-Fi-Version, also das ist die LTE-Version, ja, die Wi-Fi-Version hat auch eine Option mit 32 GB. Diese Option gibt es beim LTE. Ja, normalerweise die Geräte mit integriertem LTE dann etwas höher eingestuft, also eher umgekehrt. Die gibt es aber nur mit 16 GB Flash Memory. Das ist natürlich unverständlich. Der Expansion Slot mit 128 GB Micro SD Card, also bis zu 128 GB Micro SD Card, ist ganz okay. Nur wird das halt generelle Probleme nicht unbedingt lösen. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn mehr Flash Memory integriert gewesen wäre und ich dann auf die Micro SD-Karte hätte können komplett verzichten. Das kann ich mir natürlich jetzt abschminken, zumindest mal für Fotos, Videos aufzunehmen und so weiter, brauche ich da mehr Platz. Die Apps versuche ich mal noch in dem Flash Memory zu halten. Wobei das dann auch bei größeren Apps wohl kaum zu machen ist. Eine 8,1 Megapixel Rear Kamera ist hier vorhanden, was für heutige Verhältnisse eigentlich der Minimalstandard ist, sage ich mal. Für ein Tablet halt okay. Front-Facing-Kamera ist 2,2 Megapixel, das geht noch wohl in Ordnung, ja. Wie gesagt, PlayStation Certified, PS4 Remote Play, komme ich noch dazu. 8-Inch Triluminous Display macht Spaß, ja, sieht super aus. Und ja, das Arbeiten geht damit sehr, sehr flüssig. Auch, um das nochmal klar und deutlich zu sagen, was ich vorhin schon angesprochen habe, auch mit voll aufgedrehter Helligkeit, auch mit adaptiver Helligkeit im knallen Sonnenschein, ja. Kann man erstmal noch das Bild, also das Display einmal überhaupt noch lesen. Das ist richtig gut. Und zusätzlich dieses Stottern, dieses Hakeln, Ruckeln ist nicht vorhanden. Das haben einige Leute und das glaube ich auch den Leuten. Nur vielleicht hat es auch damit zusammengehangen, dass bestimmte Apps installiert waren vor dem Update auf Lollipop und dann das eben sehr stark gestört hat und irgendwas durcheinander gekommen ist. Also ich kann den Leuten auf jeden Fall empfehlen, die das Problem haben, mal kompletten Werksreset zu machen, ja, und dann noch mal zu schauen, ob das dann geholfen hat. Ja. Ja, ich habe gleich auch einen Magnetic Charger mit genommen, ein Kabel allerdings, nicht kein Dock. Und das hat den Hintergrund, dass die Hülle, die ich hier habe, bei der kann man nicht den Micro-USB-Slot hier aufmachen. Ja, das sind ja abgedeckt. Um da das Kabel einzustecken zum Laden. Also das wäre ja äußerst übel, ne, wenn ich das jetzt mal aus dieser Hülle rausnehmen muss. Und deswegen Magnetic Charger, das funktioniert auch super gut und super schnell. Ich habe hier ein 2,4 Ampere Multicharger dran, der ist ziemlich gut, hat nur wenig Geld gekostet, ja. Und der lädt das Tablet in sage und schreibe 3,5 Stunden komplett auf. Und das ist auch im krassen Gegensatz zu dem, was ich gehört habe oder gelesen habe im Internet, mit dem Originalnetzteil dauert es bis zu 6 Stunden. Das kommt ungefähr dann auch hin. Und hier muss ich sagen, geht es also ruckzuck über diesen Magnetic Charger. Das Kabel wird sehr heiß, aber das hängt wohl dann am Kabel. Da habe ich auch gelesen, dass diese Anschlüsse am Kabel ziemlich heiß werden können. Da, und das ist bei mir da auch zutreffend. Aber bei 2,4 Ampere ist das wohl auch so okay. Ja. Tja. Die Nano-SIM-Karte, da warte ich noch drauf. Ich kann euch jetzt leider noch nichts sagen über zum Beispiel über die Netzverbindung, also der Empfang von diesem Gerät oder Sprachqualität, weil ich einfach noch nicht die Möglichkeit hatte, hier eine funktionierende SIM-Karte reinzumachen. Das ist immer wieder ein Fluch hier. Ja. Da brauche ich eine Nano-SIM. Ich könnte ausrasten. War das früher so einfach? Einfach eine Micro-SIM-Karte und fertig. Und es hat überall gepasst. Und jetzt, ach nee, alles Mist. Mini-SIM war es, Mini-SIM. Jetzt habe ich hier noch eine Micro-SIM. Zuerst musste ich die Mini-SIM auf eine Micro-SIM umstanzen. Aber das kann ich jetzt mit der Nano-SIM nicht mehr machen. Und jetzt bin ich hier natürlich am Rotieren. Ja. Wo bleibt meine Karte? Gut, nützt alles nix. Hier geht's weiter mit dem Sony Xperia Tablet Kompakt. Und da ist natürlich die Frage, werdet ihr jetzt wahrscheinlich sagen, oh ja, was macht denn der Rio da? Der sagt doch immer hier, voll Power bis zum Anschlag, ja, nichts vorher kaufen, ne? Ja, das stimmt absolut. Und wie gesagt, die 16 GB Flash Memory, das ist unter aller Kanone. Ja? Also ich weiß gar nicht, was da in mich gefahren ist. Aber ich muss sagen, insgesamt bin ich damit komme ich damit ganz gut zurecht bis jetzt. Es gibt noch nichts zu mäkeln daran. Ich habe auch schon einige heftige Spiele installiert, auch die funktionieren ohne Ruckeln alles. Was natürlich damit zu tun hat, dass der Snapdragon 801 mit 2,5 GHz getaktet ist. Man sieht es ja auch in den Benchmarks, dass die Leistung noch okay ist. Das Gerät ist auch erst 6 bis 7 Monate bei uns auf dem Markt. Und von daher kann man schon noch sagen, das ist okay von der Zeit her. Also wenn es jetzt ein Jahr bei uns auf dem Markt gewesen wäre, hätte ich gesagt, nein, das ist zu schlecht. Die Entscheidung ist eigentlich da gefallen, als ich gesehen habe, dass das OnePlus 2, das einzige Telefon, was eigentlich bei mir im Moment wirklich interessant sein könnte, dann auf einmal wieder nur mit diesem blöden In-White-System zu bekommen ist. Und wann das zu bekommen ist, steht auch noch nicht 100% fest. Also heute war ja oder ist ja diese Pressekonferenz. Ich kann da mal gucken. Eigentlich müsste schon was drüber drinstehen. Nein, okay, gut. Müsste eigentlich schon längst laufen. 4 Uhr hat es geheißen, aber na gut, okay. Was soll's. Ja, wie auch immer, die Leistung ist also noch okay. Das OnePlus 2 kommt nicht in Frage, wegen diesem blöden Invite-System, auch wegen ein paar anderer Unzulänglichkeiten. Die Nexus-Geräte, ja, das ist natürlich noch eine große Sache. Das Problem dabei ist ganz einfach, dass mir die Displays zu klein sind. Wenn jetzt das neue Nexus kommt mit dem 5,8 oder 5,9 Zoll Display, ist das natürlich schon sehr, sehr, sehr schön. Aber ich weiß ja noch nicht genau, wann die kommen. Ja, ich weiß noch nicht genau, also wann die hier auf den Markt kommen, ja, in Europa kommen. In den USA werden die wahrscheinlich im November verfügbar sein. Aber bei uns, ja, dann müssen wir mal schauen. Ne? Das dauert mir einfach zu lange. Und die technischen Daten, da weiß man auch nur so gerüchteweise, was da jetzt sein könnte. Die Tablets, die ja, unter dem Nexus-Label rauskommen, haben dann das Problem, ich hätte mir zum Beispiel sofort das Nexus 9 geholt. Sofort. Ja, hätte ich keine Sekunde gezögert, wenn eine Telefonfunktion da integriert wäre. Ist sie aber nicht. Ja, und das muss eben bei mir sein. Ja, ich nehme das Tablet zum Telefonieren. Ich schleppe doch keine zwei Geräte mit mir rum. Ja, das kommt nicht in Frage. Und das eine Gerät ist mir einfach vom Display zu klein, weil ich damit Sachen machen muss, die, also das ist furchtbar auf einem normalen Handy-Display, selbst wenn es 5,5 Zoll ist, ja, oder 5,9 Zoll, da ist 8 Zoll schon minimal, also Minimum, muss ich ganz ehrlich sagen, das Pipo, das quasi der Vorgänger von dem bei mir, hat 8,9 Zoll und es ist schon eine Umstellung jetzt, muss ich sagen, alleine schon von 8,9 auf dieses 8 Zoll. Da fehlt einiges auf dem Display, wenn ich das da mir anguck und so, das gefällt mir nicht. Also wenn ich jetzt da überlege, dass da das Display noch kleiner wäre, das wäre einfach nicht akzeptabel. Aber wie gesagt, es ist ja auch, da hat jeder auch einen anderen Geschmack, deswegen ist es ja auch gut, dass es so verschiedene gibt. Das Sony Z3 Tablet Kompakt ist einfach im Momentan alternativlos. Ganz einfach. Ich habe überall rumgeschaut, habe geguckt, aber da gibt's nichts in dem Bereich. Ich habe sogar beim Samsung 8.4 geschaut, ja, das Tablet, aber da waren halt die Leistungsdaten, also mit Abstand zu gering. Da hat das Sony Xperia einfach mehr Power drauf, auch wenn es nicht, sag ich mal, eigentlich den Standards entspricht, wo ich sage, ja, das sollte man sich, wenn man das neu holt, sollte man sich das holen. Da hätte ich mal noch mindestens ein 810 Snapdragon gewünscht, ja, und 4 GB vielleicht. Aber wie gesagt, so ist es eben alternativlos, aber noch ausreichend. Und das ist ja dann ganz wichtig. Und zwar, und jetzt, dass wir uns wieder falsch verstehen, ich habe es ja schon öfters mal gesagt, das Ausreichend meine ich natürlich nicht jetzt. Jetzt ist es top. Ja? Aber ich meine das Ausreichend, dass es auch noch in 1,5 Jahren noch ausreichend ist. Und da wird's dann halt eng. Ich denke, das wird noch hinkommen. Nach 2 Jahren muss es dann ersetzt werden. Das ist ganz klar. Das weiß ich jetzt schon. Also das Pipo, das war am Anfang ja auch von den Leistungsdaten her super. Das musste ich jetzt nach etwas über einem Jahr ersetzen. Allerdings nicht wegen der Leistung. Wobei die auch jetzt schon, man sieht es deutlich hinter dem Sony Xperia hinterher hängt. Ja, das hat jetzt hier so um 28.000, 29.000 AnTuTu Benchmark und wie gesagt hier das Sony Xperia kommt auf über 43.000 und sondern weil das eben von der Stabilität her nicht mehr okay ist. Seit dem Update auf KitKat ist alles verhunzt, muss man ganz klar sagen, und nicht mehr zufrieden bin ich damit. Und da merkt man halt auch, dass die Sachen, auch bei der Verarbeitung außenrum, da lösen sich schon ein bisschen so am Rand so diese Verschalung. Das ist nicht gut, ja. Irgendwann fällt mir das Display entgegen. Und auch da ist das Sony Xperia auch hardwaremäßig ziemlich gut verarbeitet. Also das man sieht es auch vom Display her, ist es wirklich eine ganz, ganz schöne Sache. Und es fühlt sich wertig an. Die Glasfront ist durchgehend, man hat die Lautsprecher vorne, zwei Stereo-Lautsprecher vorne drauf und nicht etwa irgendwo auf einer Seite hinten. Ja. Und das macht dann schon deutlich Spaß, deutlich mehr Spaß mit dem Teil. Gut, mal werden wir sehen, wie das weiter hält. Übrigens ist das Teil auch wasserdicht. Und zwar richtig wasserdicht. Da kann man also auch mal ein paar Meter unter Wasser gehen für eine halbe Stunde und kann damit Unterwasserfotos machen. Das wird sogar richtig propagiert. Unterwasseraufnahmen damit machen. Ja, also da wird Werbung damit gemacht auf der Sony auf der Sony-Seite. Und deswegen ist es auch dafür konzipiert, dass man es mal unter Wasser halten kann und eben da ein Foto oder ein Video machen kann. Da gibt es übrigens auch extra dafür eine Sperre, dieses Lock-Feature, weil wenn Wasser ans Display kommt, kann das interpretiert werden vom Handy als Tastendruck, also als Druck auf dem Display. Und das kann man ausschalten und damit hier nichts verändert wird, wenn man damit jetzt unter Wasser geht. Also sie haben dann alles gedacht. Und deswegen kann man auch vertrauen drauf, dass es wohl auch tatsächlich wasserdicht ist. Ich werde es noch früh genug, wird sich das zeigen, ob das wasserdicht ist. Denn wenn das in den harten Geocaching-Einsatz geht, dann kriegt's einiges ab manchmal an Wasser. Ja. Gut, damit lassen wir mal bewenden. Auch wenn jetzt dieser Kauf von diesem Z3 Tablet Kompakt aus dem Rahmen fällt bei mir, ja, bin ich trotzdem ganz zufrieden damit. Aus dem Rahmen fällt auch ganz besonders Google Plus Fotos, beziehungsweise Google Fotos. Denn das Problem, was die Woche aufgetaucht ist, ihr werdet es nicht fassen, in wenigen Tagen, am 1. August, wird Google Plus Fotos eingestellt. Und das, obwohl die Alternative Google Fotos noch nicht mal annähernd die Funktionalität hat wie Google Plus Fotos. Unfassbar. Das Update, das vor ein, zwei Tagen kam, das war eher kläglich. Ja, denn da hatte man gehofft, dass, ja, jetzt werden noch ein paar Funktionen nachgereicht, also man kann jetzt wenigstens noch eine Beschreibung ändern in Fotos. Noch nicht mal das ging vor, aber ansonsten weder Geolocation kann man ändern, noch kann man das Datum und die Uhrzeit ändern. Es gibt auch kein Auto Enhance. Ja, das, was hier mit diesem Button Auto gibt, das ist eine Frechheit. Im Vergleich dazu, da muss man nämlich jedes Foto aufrufen, Auto, abspeichern und dann wieder das nächste aufrufen und so weiter und so weiter. Das ist einfach nicht okay. Noch nicht mal das Bild drehen kann man richtig, denn normalerweise dreht man das Handy oder das Tablet, wenn man ein Foto machen will, gegen den Uhrzeigersinn. Ja, und macht dann das Foto. So ist also meistens das Kameraobjektiv links. Aber Google meint wohl, weiß nicht, vielleicht haben den ihr Entwickler spezielles Telefon oder so, ja, weil selbst der Kamerabutton ist ja eigentlich, bei einigen Geräten, die noch einen Kamerabutton haben, muss man das Gerät nach links drehen, damit der Kamerabutton oben ist. Aber nein, Google meint wohl, man dreht das Telefon im Uhrzeigersinn rum. Ja. Und denn es gibt nur ein Button für eine Richtung zu drehen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Foto mache und will das in die richtige Lage bringen, dann muss ich dreimal den Button drücken, damit es dann komplett einmal um sich selbst gedreht hat. Oder nicht komplett, sondern eben bis zu dem Punkt eben. Ja. Finde ich überhaupt nicht lustig. Ja, gar nicht. Da kann ich nicht drüber lachen. Ich weiß nicht, was soll da Mist? Also Google Fotos ist momentan noch überhaupt nicht fertig. Das ist kein fertiges Produkt, das man benutzen kann. Jedenfalls nicht alleine. Bisher konnte man wenigstens dann noch ein paar, zum Beispiel die Timestamps ändern, ja, wobei das auch nur manchmal funktioniert hat, bei Google Plus machen, in dem Fotoeditor. Das geht nicht mehr. Der fällt weg. Google warnt, man sollte auch vorher Google Fotos installieren, damit alles übergangslos klappt. Das war's. Der Rest wird über Picasa Web gehen, der Uralt-Service. Meiner Meinung nach vollkommen unverständlich. Aber in dem Fall muss man ja froh sein, dass es Picasa Web überhaupt noch gibt. Schon könnte man bald gar nichts mehr machen bei Google mit Fotos. Ja. Das ist unfassbar. Ich bin zwar der Meinung, dass da bestimmt noch Updates kommen, hoffe ich jedenfalls. Ich weiß aber nicht, was in den Entwicklerköpfen vorgeht, wie da die Prioritäten li liegen, dass sie ein Produkt nehmen, das ein anderes ersetzt, das noch nicht mal annähernd die Features hat wie das alte Produkt. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Was soll das? Ja, das ist der Rant der Woche, glaube ich, hier. Also als ich das gehört habe, dass Google Plus Fotos jetzt auch tatsächlich eingestellt wird, das ist eine Katastrophe. Ich habe all meinen Bekannten davon abgeraten, im Moment umzustellen auf Google Fotos, weil was da für Bugs drin sind, was da für Features fehlen, das darf nicht wahr sein. Eins zum Beispiel ist auch, normalerweise mache ich ja die Bearbeitung hier übers Web, ja, das Wenige, was noch geht, muss ich sagen. So, das heißt, ich lade das Bild hoch oder mit Auto-Backup geht es ja automatisch, ja, zack, ist es da drin, wunderbar. Dann kann ich diese kläglichen Funktionen nutzen, die noch übrig geblieben sind bei Google Fotos, und speichere das Teil ab und siehe da, das Foto ist vorhanden. Ist auch noch im Original vorhanden. Das heißt, wenn ich dann nochmal reingehe, kann ich zum Beispiel auch Änderungen wieder rückgängig machen. Beispielsweise, wenn ich das ausschneide, wird das Foto, das angezeigt wird, ist tatsächlich ausgeschnitten, aber wenn ich dann nochmal auf Edit klicke, dann ist der Rest vom Foto noch da. Ja, und das ist sehr, sehr schön. Mache ich das mit dem Handy, speichere da zwei Fotos ab. Ich habe das Foto also doppelt drin. Ja, einmal die bearbeitete Version, einmal die unbearbeitete Version. Wobei die bearbeitete Version dann auch tatsächlich eine hart bearbeitete Version ist, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Also Vorsicht! Ja, entweder hat man dann das Foto doppelt drin, oder man hat die Originalversion gar nicht mehr vorhanden, beziehungsweise kann diese Änderung nicht mehr rückgängig machen. Also total blöde, vor allem da die Bearbeitung dann vom Web und vom Handy komplett unterschiedlich funktioniert. Ja, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Von Google Plus, also Fotos sharen auf Google Plus, das hatte man ja schon öfters. Mittlerweile geht's besser. Vorher ging's auch mehr schlecht als recht. Unglaublich, ja. Google, was hast du getan? Ich habe auch schon direkt an die Verantwortlichen geschrieben und das denen erklärt, dass das eine große Frechheit ist, was da gerade abläuft. Und ich weiß nicht, warum die das unbedingt so schnell pushen wollen jetzt. Die Argumentation von Anil Blabla, dass sie die Manpower von dem Google Plus Fotos Team brauchen für Google Fotos, das scheint mir ein bisschen vorgezogen zu sein. Ja, man hätte ja auch können die Entwicklung oder die Pflege von Google Plus Fotos so ein bisschen auf Eis legen, so wie man zum Beispiel mit Picasa Web schon eine ganze Zeit lang macht, schon viele Jahre, und dann die Manpower rüberziehen für die Entwicklung von Google Fotos und dann vielleicht einen Monat später, wenn die ganzen Funktionen von Google Plus Fotos integriert sind, erst dann eben Google Fotos abschalten. Ja, und Leute, Snapseed nützt auch nichts. Das ist genau dasselbe Problem. Habt ihr mehrere Ausgaben des gleichen Fotos, die nicht mehr eben Änderungen rückgängig gemacht werden können bei denen. Und das ist einfach nix. Aus dem noch mehr Speicher verbrauchen für die Funktion, die man vorher hatte, geht auch nicht. Auto Enhance gibt's immer noch nicht. Da könnt ihr Snapseed 10-mal installieren. Das ist Riesenmist. Vorher habe ich hier Geocaching-Tour. Fotos wurden hochgeladen. Fertig. Ja, alles Auto-Enhanced, Auto-Awesome, wunderbar, klasse, musste nichts mehr machen. So, jetzt muss ich jedes einzelne Foto machen. Und da habe ich bei der letzten Geocaching-Tour auch eine Stunde fast am Rechner gesessen, für das zu machen, was vorher 0 Sekunden gedauert hat. 0 Sekunden. Fast eine Stunde. Leck mich, Google. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ey, da werde ich richtig borstig. Wer hat das zu verantworten? Mano. Mensch. Ich kann mich so richtig gut reinsteigern, gell? Ich würde mich auch gern reinsteigern vor Begeisterung beim Asus Chromebook Flip. Ja, denn das ist eine wunderbare Maschine, die als Convertible. Ja, ich glaube, der erste Convertible für Chrome OS, wenn ich das richtig weiß, ja, ist es möglich, dass man dieses 10-Zoll-Gerät also sowohl als traditioneller Laptop benutzt, also einfach nach hinten klappt, ja, so kriegt man Angst, aber da geht nicht kaputt, der prescht nicht auseinander, einfach nach hinten umklappen und man hat ein Tablet-ähnliches Gerät und das switcht dann auch gleich in den Modus rein mit Touch-Bedienung, wo man die Tastatur dann nicht mehr braucht. Und das ist ja eine fantastische Sache. Man hat also quasi zwei Geräte in einem, allerdings mit Chrome OS, wohlgemerkt, nicht mit Android. Die technischen Daten sind für ein Chromebook eigentlich auch ganz okay soweit. 10,1 Zoll Display, 1280 mal 800 Bildpunkte Auflösung, okay. Dann 10-Point Multitouch, also auch das ist gewährleistet, dass richtig Multitouch-Betrieb arbeitet. Ja, der ROG-Chip mit 1,8 GHz Quad-Core arbeitet da drin. Speicher gibt 2 oder 4 GB LPDDR3 RAM. Das, liebe Leute, ist das schnelle RAM, das schnellste momentan. Also nicht übel. Dann je nach Ausführung 16 oder 32 GB interner Speicher. Auch das geht ja mit Chrome OS okay soweit. Mit den Chromebooks, die ja auch hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich für den Cloud-Betrieb ausgelegt sind. Dann Bluetooth 4.1, natürlich auch der, oder was heißt natürlich, auch der schnelle Wi-Fi-Standard AC. 802.11 AC ist da mit drin, der glaube ich bis, theoretisch bis, glaube ich, 1300 Megabit Sekunde ermöglicht, aber das ist wirklich nur rein theoretisch. Ja. Ports gibt es zweimal USB 3.0, leider kein USB-C Connector, das wäre noch das Tüpfelchen auf dem i gewesen. Micro-HDMI-Anschluss, Kopfhöreranschluss, sehr interessant auch natürlich. Eine Micro-SD-Karte kann man auch einstecken, sodass man da auch noch ein bisschen mehr Speicher zur Verfügung hat, wenn man mehr Dateien offline halten will. Ja, also die ist eigentlich super schön. Die Kamera ist immer eine HD-Webcam, also zwar jetzt nichts für Fotos zu machen, aber für Videochat und so weiter ist es ganz gut. 9 Stunden durchschnittliche Batterielaufzeit ist auch exzellent natürlich für so ein Gerät, ja, sehr schön. Und deswegen muss ich sagen, ist das Teil eine geniale Kaufempfehlung, ja. Aber leider, dreimal dürft ihr raten, was ich jetzt sagen werde. Momentan nur US only. Tja, schade. Aber so ist es nun mal. Da müssen wir mal noch ein bisschen warten, wenn es denn überhaupt zu uns kommt. Das wäre nicht das erste Chromebook, das in Europa überhaupt gar nicht erst erscheint. Können wir also nur zittern und hoffen, dass dies kommt. Bei Amazon in den USA jedenfalls wird das Teil verkauft in der kleinen Version mit 2 GB und 16 GB Festspeicher für $249, was ein Top-Preis ist. Und die 4 GB Version immer noch ein sehr guter Preis, dann eben auch mit 32 GB Speicher. Moment, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ja, genau, mit 32 GB Speicher für $359. Und das ist auch noch ein sehr, sehr guter Preis. Wie gesagt, mit dieser Flip-Funktion, die es ermöglicht, eben das Gerät sowohl als Tablet zu nutzen, als auch als ganz normaler Notebook. Und das ist eine absolut geniale Geschichte, meiner Meinung nach. Bin mal gespannt, ob ich hier irgendwann mal das Teil in die Finger kriegen kann und dann das mal ausprobieren kann. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, dann zum nächsten Punkt. Humble Bundle Neo Geo. Das gibt's jetzt gerade auf humblebundle.com. Und die Retro-Fans dürften sich da sehr, sehr freuen. Neo Geo ist ja die ultimative Kultkonsole von damals, die rauskam zu einer Zeit, wo die Konkurrenz noch mit im Vergleich lächerlicher Grafik zugange waren, war dieses Neo Geo als übrigens als Plattform für Spieleautomaten, ja, schon weit der Konkurrenz voraus. Und viele Spiele hatten sich auch damals an diesem Neo Geo orientiert, ja. Und da gibt's auch große Titel wie zum Beispiel The King of Fighters, Metal Slug X, Metal Slug 2, Blazing Star, ja, ist alles mit dabei hier in diesem Humble Bundle mit drin. Fatal Fury, Samurai Showdown, und. Ihr könnt das alles bekommen zu unglaublich ab 1 Euro, ja, also 1 Dollar sogar nur, ja. Aber ihr seid natürlich fair und zahlt natürlich dafür einen angemessenen Preis, Wahnsinn, so viel ihr könnt oder wollt. Und wenn ihr mehr als den Durchschnitt zahlt, 4,57 ist der momentan, 4,57 $, dann gibt's zusätzliche Spiele noch dazu. Also wenn ihr jetzt $5 zahlt, und das muss ich ganz klar sagen, also das ist das Mindeste, was man dafür zahlen muss. Also es ist wirklich, ja, sonst könnt ihr morgens nicht mehr in den Spiegel schauen, ja. Dann bekommt ihr insgesamt 11 Spiele, 11 Neo Geo Games, die allesamt der absolute Retro-Hammer sind. Ja. Genial, muss ich ganz klar sagen. Und das Ganze für euer Mobile-Phone, für euer Android. Haut das Ding rein auf eure Tablets, auf eure Geräte. Übrigens, Android-exclusive gibt es nur für Android, dieses Neo Geo Bundle. Und da muss man doch reinhauen. Übrigens, wer ein super geniales Neo Geo 25 Jahre Shirt haben will, das ist nämlich jetzt gerade Neo Geo 25. Jahrestag sozusagen, Metal Slug T-Shirt, der bekommt es, wer mehr als $30 zahlt, also 29,99 oder mehr, der bekommt dieses T-Shirt noch dazu geschickt. Wahnsinn, oder? Hammerhart. Also Humble Bundle, Neo Geo Mobile. Irre. Humble Bundle müsste mich eigentlich auch mal dafür bezahlen, ja. Wie ich das hier anpreise, also ich bin ja fast schon Marktschreier von denen. Was soll denn das? Unglaublich. Ja, also, naja. etwas ganz, ganz Außergewöhnliches, ja, und da sind wir schon wieder beim Titel. Total aus dem Rahmen fällt das heute, ja. Und ich schon wieder. Ich empfehle euch nämlich mal etwas. Ein Android Wear Watch Face. Ja, also ich meine, an mir gehen ja diese Smartwatch, Android Wear und Apple Watch gehen ja komplett an mir vorbei, ja. Das muss ich ganz klar sagen. Ja, also wüsste jetzt nicht, was man mehr haben soll als die Pebble. Aber okay, gut. Ich lasse mich irgendwann, wenn die Pebble mal über den Jordan geht, dann würd ich auch vielleicht mal sowas holen. Aber wenn ihr eine Android Wear Watch habt, dann schaut euch mal das Now Watch Face an. Ja, so heißt das, Now. Und das bringt nämlich ein absolut futuristisches, geniales Watch Face. Das hat absolutes Kultpotenzial auch. Also das Teil des Neo Geo Bundle, ne? Unglaublich. Ich weiß nicht. Ich habe einfach den Link mal reingesetzt. Es bringt jetzt nichts, wenn ich euch das jetzt so super gut beschreibe. Guckt es euch einfach mal an. Diese Grafikdetails, ja, dieses Aussehen, auch diese simulierten leuchtenden LED-Schriftzüge wie bei der Timex, bloß halt hochauflösen. unfassbar, diese Mischung zwischen analog und digital Uhr. In diesem futuristischen Design ist der absolute Hammer meiner Meinung nach und deswegen guckt es euch an. Und wenn ihr eine Watch, wenn ihr eine Android Wear Watch habt, dann könnt ihr das sicherlich mal live ausprobieren. Das ist Hammer. Das ist das erste Watchface für Android Wear, wo ich sag, Mensch, schade, dass das nicht auf der Pebble läuft. Lollipop 5.1 kommt übrigens für das Sony Z2 und Z3, also die gesamten Serien Z2 und Z3, wird bereits jetzt ausgeliefert, ist auch schon auf der Seite zu bekommen über die Software für Windows. Könnt ihr das direkt installieren. Over the Air dauert es natürlich je nachdem noch etwas. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel auf dem Z3 Tablet kompakt, was auch damit abgedatet wird auf 5.1, noch nicht eingetroffen. Hab also immer 5.0.2 drauf. Aber schön zu sehen, dass Sony hier kommt, also weiter die Updates pusht. Damit aber nicht genug. Wenn diese Z3 und Z2-Reihe jetzt sowohl Tablets als auch Telefone abgeschlossen sind, dann wird es weitergehen mit dem Xperia Z1, Z1 Kompakt und sogar das Z Ultra werden diese Updates auf 5.1 bekommen. Und da muss ich sagen, da werden sich die Xperia Z Ultra-Fans doch schon ziemlich freuen. Das Teil ist ja auch schon jetzt ein bisschen auf dem Markt. Und deswegen ist es eigentlich schon über dem Durchschnitt, was Sony an Updates bringt für dieses Z Ultra. Und also überdurchschnittlich, da könnten sich so manche Firmen, könnten sich da eine Scheibe davon abschneiden. Ja, das ist nicht üblich, so lange eben Updates anzubieten. Ja. Ich muss mal schauen hier. Ich habe gerade mal geguckt, ja, wann das vorgestellt wurde. Am 25. Juni 2013. Das heißt, die 18-Monate-Regel ist schon längst überschritten. Ja, wir haben jetzt schon über 2 Jahre und Sony hat immer noch ein Update nachgeliefert. Da kann man wirklich nichts sagen. Ja, also Wahnsinn. Cool. Gut, weiter geht's im Text. LG, die sehen offenbar einen Markt für flexible OLEDs. Die haben nämlich gerade einen riesen Deal gemacht oder beziehungsweise investieren in eine Riesensache und zwar 1,5, warum ist denn das in Quan? Das ist ja Blödsinn. 905 Millionen Dollar. Also mit 1,05 Trillionen koreanische Won oder wie das heißt, keine Ahnung, wie diese Währung heißt, ja. 905 Millionen Dollar, das versteht ihr, ja, wurden investiert in eine Fabrik zur Massenherstellung von flexiblen OLEDs. Da weiß LG vielleicht etwas, was andere nicht wissen. Das LG Flex war ja jetzt nicht unbedingt so der absolute top verkaufte Gerät, ja, nicht schlecht, aber also ich weiß jetzt nicht. Oder die haben irgendwas vor, wo wir noch nicht wissen, für die Zukunft vielleicht, ja. Das muss auf jeden Fall auch langfristig ausgelegt sein, denn erst 2017 wird dieser Komplex, dieser Industriekomplex, der da jetzt aufgebaut wird, bereit sein, um in der Massenproduktion Displays zu liefern. Also ziemlich langfristig, 2017, da plant LG vielleicht etwas Größeres mit flexiblen Displays. OLEDs. Das dürfte vielleicht schon interessant sein. Ja. Ich habe immer noch so die Vision, mal einen kompletten Zimmer oder zumindest eine Wand komplett mit OLEDs zu tapezieren sozusagen. Und da braucht man dann überhaupt kein TV-Gerät mehr. Ja, alles läuft über dieses OLED am Wand oder über die Wand. Ja, das wäre so eine richtig geniale Sache. Theoretisch könnte man es machen. Praktisch ist es noch viel zu teuer. Vielleicht, wer weiß, hat LG eine große, große Vision. Passt so groß wie meine. Hm? Naja. Vorsicht, Update für Nvidia Shield entfernt auch Funktionen. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr also euch freut und Nvidia Shield habt und ihr wollt ein Update machen, passt auf, das Update auf 5.1 bringt nicht nur gute Sachen, sondern es lässt auch Sachen verschwinden. Zwar gibt es für Chromecast jetzt den Support, das dürft viele freuen, aber der Miracast Support wird komplett eingestellt. Furchtbar für die Miracast-Fans wieder, die eben unabhängig vom Chromecast mit vielen anderen Streaming-Boxen, die nutzen ja oftmals Miracast, das kann man nun vergessen. Schade. Da ist auch dann die Frage, inwiefern man dann noch die Inhalte auf zum Beispiel Samsung-TVs und so weiter bringen kann. Da muss man schauen. Weil die sind ja nicht Chromecast oder Googlecast kompatibel, die Samsung. Aber die haben Miracast-Kompatibilität. Das ist schon ein bisschen blöd. Ja, und auch weiterhin wird permanent Sonic 4 Episode 2 Expandable Rearmed und der Android-Browser entfernt. Also nicht nur temporär gesperrt, sondern wird komplett entfernt. Schade auch hier, was da gemacht wird. Warum? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hat es lizenzrechtliche Gründe. Das sieht mir sehr danach aus. Aber, tja. Also passt auf, wenn ihr diese Funktion haben wollt, dann solltet ihr lieber nicht auf 5.1 updaten, sondern bei der alten Version bleiben. Da habt ihr weiterhin den Miracast Support. So, das Moto G startet ja in den nächsten Tagen, oder wird zumindest mal vorgestellt. Aber hier wurden schon Bilder geleakt, wie es so schön heißt, ja, wo man das also sehen kann. Oh, was soll ich dazu sagen? Optisch ist jetzt nicht gerade der Bringer. Technisch ist es also ist es schon ein Low-End-Gerät, ja. Trotzdem denke ich, dürft's einige Freunde finden, das Moto G, zumindest mal in den USA. Ich weiß auch gar nicht, ob es bei uns hier groß vermarktet wird. 5 Zoll Display mit 720p Auflösung, da merkt ihr gleich, dass es im unteren Leistungsspektrum angesiedelt ist. Genauso wie die Quad-Core 1,4 GHz mit dem Snapdragon 410. Aber es wird wasserfest sein, was auch wieder interessant ist. Ja. Und deswegen denke ich, dass halt hier auch das Abnehmer finden wird. Aber empfehlen kann man das natürlich nur bedingt. Man muss da schon wissen, dass dann aktuelle große Apps, Games beispielsweise, dann doch schon Schwierigkeiten haben könnten. Das wird morgen wird es vorgestellt. Da gibt es auch noch ein anderes Motorola-Gerät. Also nicht nur das Moto G wird da vorgestellt. Da wird noch einiges erwartet und ich denke, es wird auch ein High-End-Gerät dabei sein. Und deswegen könnt ihr euch schon mal für morgen vielleicht was im Kalender eintragen. Das lohnt sich unter Umständen, da mal reinzugucken. Gut, YouTube, die YouTube-App, Wahnsinn, hat ein super Update bekommen, und zwar eins, das es in sich hat. Komplett neue Oberfläche, komplett neue Navigation, viele neue Funktionen, unter anderem auch einen hammergenialen Video-Editor, direkt in der App, ja, mit dem ihr Videos schneiden könnt, beispielsweise. Und das dann eben erst die bearbeitete Version quasi direkt hochladen, gerade wenn man unterwegs ist. Mein YouTube hatte schon den Video-Editor in der Web-Version, ja, nur wenn man unterwegs ist und mit dem Handy was hochladen will, was sehr eilig ist, gerade im Bereich Bürgerjournalismus ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dann kann man schnell noch das Video zumindest mal ganz grob schneiden und reinsetzen, so dass man das schon mal vorab was hat. Die Oberfläche, wie gesagt, ist äußerst schön, sowohl bei dem Editor, ja, der wie gesagt doch für Mobile einiges an Funktionen bietet, sondern auch der Rest der App ist komplett anders jetzt. Sieht auch auf Tablets wunderbar aus, der Platz ist optimal ausgenutzt, sobald ihr ein Tablet habt und das in den Landscape-Modus dreht, da habt ihr dann ein ganz anderes Gefühl dabei beim Benutzen von dieser YouTube-App. Viele andere Funktionen, die sich viele Leute gewünscht haben, zum Beispiel dieses Vorschau-Window einfach wegzuswipen, das war der Traum. Ja? Genau das könnt ihr jetzt aber auch tatsächlich dann tun. Oder dass, wenn ihr es ins Bild rein swipet, dann wird das Bild auch wieder groß. Das erleichtert die Bedienung richtig genial. Wahnsinn. Das sind noch viele, viele andere Funktionen. Am besten guckt euch das mal direkt an. Und ich habe hier auch wieder einen Artikel verlinkt, denn da hat sich wirklich einiges getan. Ein komplettes neues Design, kompletter Umbau von der YouTube-App. Welch Wunder! Die Xperia-Oberfläche, die getestet wurde in Schweden, ja, ist nur minimal verändertes Dock Android. Tja, Träume werden wahr. Unglaublich. Es ist zwar bei weitem noch nicht sicher, dass das auch tatsächlich dann die Oberfläche ist, die Sony rausbringt auf ihren neuen Geräten oder dann mit einem Update quasi dann tatsächlich auf die Geräte ausliefert. Nur, was jetzt eben gezeigt wurde in Schweden mit dieser angepassten Version von Android 5.1, ist eigentlich Stock Android mit ganz wenigen Änderungen, so wie ich mir das jetzt zum Beispiel wünschen würde. Ja, das ist eine schöne Sache. Hat sich Sony doch noch am Schluss umorientiert? Wäre ja auch logisch. Die wollen ja auch effektiv sein. Damit können sie schneller reagieren. Nicht nur bei Updates, sondern auch immens Kosten sparen, wenn sie die eigene Entwicklung der Oberfläche in den Hintergrund rücken. Ja, die haben dann immer noch genug oder erst recht genug Leute, die sich dann um die Apps kümmern können. Ja, und das ist ja dann in dem Fall auch sehr, sehr vorteilhaft. Wie gesagt, ist nur ein Test in Schweden. Ob die jemals so kommt, das weiß man überhaupt noch nicht. Aber es lässt auf jeden Fall mal absolut hoffen, wenn hier Sony schon diese Tests macht. Ich kann nur hoffen, dass die Leute, die hier so ein Z3 haben in Schweden zum Testen, dass die sich hier positiv darüber äußern, über diese neue Oberfläche. Und dann könnten wir Glück haben. Ja, dann komme ich mal zu Community-Sachen. Die YouTube-Timeline, ja, die ist vorgestellt worden. Und zwar, ich glaube, der Matt Spike hat das geschrieben. Ich schau gleich mal. Ich habe leider einen falschen Link angelegt. Sehe ich das irgendwie nicht hier, geschrieben hat, eingeschickt hat. Es kann sich nur um Stunden handeln. Moment. Tja. Wo haben wir es denn? Genau. Ja, der Matt Spike hat es geschrieben. Die Timeline ist eingeführt worden bei Google. Das bedeutet, dass nun man einen Verlauf hat, wo man war. Ja, das kann man jetzt komfortabel sehen. Ich meine, die Daten wurden, wenn man das aktiviert hat, vorher schon immer gespeichert in dieser History, nur war die kaum einzusehen. Das heißt, die Mehrheit der Leute haben nichts davon gehabt. Warum das Google damals so gemacht hat, ich weiß es nicht. Vielleicht wollten sie Leute, die eben so nicht so technisch versiert sind, vielleicht nicht schockieren, ja, dass es tatsächlich funktioniert, aber es ist schon schön, meiner Meinung nach. Ich benutze das auch dann zum Aufwerten eines Tagebuchs, ja, wo ich dann diese Übersicht hier einfach abspeichern kann damit, ja. Mal sehen, wie sich das hier äußert. Vorher habe ich das mit einem Location History manchmal gemacht. Und jetzt mal sehen, wie das hiermit funktioniert. Ich muss mal gucken, ob sich im Web schon was getan hat. Also am Handy funktioniert es, am Smartphone geht es wunderbar. Wo haben wir es denn? Nein, ich sehe es hier leider noch nicht in der Webversion. Aber ich denke, das wird dann auch nicht mehr so lange dauern, hoffe ich jedenfalls. Gut, und Open Source, die Grundlage für Sicherheit. Ganz klar, das, was schon häufig gesagt wurde, ja, wurde auch jetzt nochmal im Tech-Channel diskutiert. Der Volker hat das geschrieben mir, und er sagt dazu, und wieder ein bisschen Licht in mein Dunkel-Thema, warum Open Source sicher ist, erklärt an zwei für mich berechtigten Fragen. Ja, und das ist, wie gesagt, hier ein Artikel im Tech-Channel. Dazu, ich kann dazu nur eins sagen, also ich gehe jetzt nicht weiter auf den Artikel ein, einfach mal durchlesen. Aber ganz klar, schon von der logischen Überlegung her, wenn man nicht kontrollieren kann, selbst als Entwickler oder als Mensch, der sich mit dieser Materie gut auskennt, ja, wenn selbst der nicht kontrollieren kann, ob nicht irgendwelche Bugs oder Hintertüren, absichtlich Hintertüren drin sind, dann kann die Software nicht sicher sein. Software, die nicht Open Source ist, kann per se nicht sicher sein, weil man gar nicht die Möglichkeit hat zu kontrollieren, ob dort Hintertüren oder Ähnliches eingebaut sind. Selbst wenn man das sachliche Verständnis hat. Hintertüren heimlich einbauen in Open Source Software im Source Code ist äußerst unwahrscheinlich, selbst wenn vielleicht 99% der Benutzer den Source Code nicht lesen können. Die 1%, das würde einen solchen unglaublichen Shitstorm geben im Netz, dass sofort jeder wissen würde, dass diese App unsicher ist. Ja, ob es dann interessiert ist, wäre was anderes. Aber trotzdem, ja. Deswegen Open Source, ist die einzige Möglichkeit, wie eine App sicher ist. Denn wie es immer so schön bei Akte X geheißen hat, ja, trust no one. So, dann App der Woche. Tja, sind schon am Ende. App der Woche, diesmal tatsächlich eine Sony-App. Ja, unglaublich, draufgekommen bin ich tatsächlich über dieses Z-Tablet, ja. Nachteil, gleich mal zuerst. Die App kann man nicht auf die SD-Karte installieren. Wenn ihr also ein Gerät habt, bei dem der Speicher ist schon knapp, die 14 MB installiert natürlich knapp 30 MB, ja, können nicht auf den externen Speicher installiert werden, sondern geht nur im internen Speicher, und das ist natürlich schon gleich mal wieder ein negativer Punkt. Die Sachen konnten in der alten Version, in der neuen konnte ich es noch nicht ausprobieren, in der alten Version konnten die auch nicht abgespeichert werden auf die SD-Karte. Auch, also selbst die Daten, also das, was ihr zeichnet, sketcht, ja, da komme ich jetzt gleich dazu, muss abgelegt werden im internen Speicher. Das geht nicht. Gut, dennoch, davon mal abgesehen, hat mich eben das Einfache, das Simple da beeindruckt. Trotzdem, dass es so simpel ist, hat man so viele Möglichkeiten, ja, hier was zu zeichnen, und auch dann mit solchen Stickern die Zeichnung aufzuwerten. Stickern, man kann auch Fotos einbauen direkt, ja. Text hinzufügen, auch längere Texte kann man da ruhig mal schreiben, ja, also längere Texte, sagen wir mal, so eine Bildschirmseite, ja, danach hat man wahrscheinlich keine Lust mehr. Die Chat-Icons und so weiter und so weiter, man kann direkt auch Fotos machen und einfügen, also nicht nur Bilder, die schon abgespeichert sind, und, das ist alles wunderbar und geht alles ganz flott, ruckzuck. Ganz schnell könnt ihr da hier auch zum Beispiel Skizzen machen, wenn ihr irgendwas seid und wollt was aufzeichnen. Das geht ruckzuck. Und genau so muss ja so eine App auch funktionieren. Ja, vor allem, wenn man eben Skizzen macht. Ganz besonders schön ist eben bei dieser App, dass nicht überfrachtet ist. Ich hab mal eine Skizzen-App gesehen. Die ist super. Die ist für professionelle Anwendungen ganz genial. Aber die hat so viele Funktionen, dass wenn man einfach nur was zeichnen will, dass man da Ewigkeiten dazu braucht, bis mal was auf dem Bildschirm ist, weil man da aus einem unglaublichen Wust an Funktionen auswählen muss. Ja? Das glaubt ihr gar nicht. Da hat das schon gar nicht mehr gereicht für grafische Menüs oder so. Das sind nur noch Textboxen, die da in unglaublicher Größenordnung aufpoppen. Ja? Und genau sowas braucht man eben nicht, wenn man einfach nur was zeichnen will, was malen will oder eben kurz eine Skizze anfertigen will, die jetzt nicht unbedingt eine technische Zeichnung ist. Ja? Und genau das ist eben hier mit diesem Sketch, so heißt die App, Sketch von Sony, eben gut gemacht, gut gelöst. Das hat mir außerordentlich gut gefallen. Was man auch schön damit machen kann, sogar Fotos bearbeiten. Man macht ein Foto oder nimmt ein Foto, das eben schon bearbeitet ist und kann dann mit den Stickers zum Beispiel den Leuten Sonnenbrillen, Hütchen, alles mögliche verpassen und das einfach abspeichern als Bild. Ja, ihr könnt es in eurer Bibliothek abspeichern, das kann auch mit der Cloud synchronisiert werden oder ihr speichert es einfach als Bild ab oder shared es auch direkt als Bild, zum Beispiel auf Google Plus und schon seid ihr fertig. Ihr habt auch hier verschiedene Pinselarten, ja, von einem Filzstift, ja, Bleistift, Füller, alles wird simuliert, man kann auch mit dem Finger verschmieren. Und dann gibt's aber auch solche, ja, wie soll ich sagen, solche Stifte, die Formen zeichnen, zum Beispiel hier Herzchen oder Punkte. Also ist schon ziemlich speziell. Ihr könnt die Farben frei wählen natürlich. Ihr habt vorausgewählte Palette schon mal. Alle Grundfunktionen sind eigentlich vorhanden. Auch eben so Standardformen und ihr die Stickers. Das ist natürlich das Besondere daran. Es sind etliche Stickers schon standardmäßig vorhanden. Ihr könnt aber sogar Sticker-Packs kaufen und zwar zu allen möglichen Themen. Ja, Piraten, Strand, Vögel und so weiter. Zum Beispiel Strand, Vögel, Birthday und so weiter. Das ist kostenlos. Könnt ihr kostenlos installieren. Aber beispielsweise die Piraten, die würden was kosten. Ja, yo-ho. Ist ja klar. Und damit könnt ihr aber ganz, ganz schnell ohne großen Aufwand eure Zeichnungen aufwerten oder eben hier Bilder verschönern oder verschlimmbessern, je nachdem. Funktioniert wunderbar auch im Tablet-Modus. Und deswegen absolut gerechtfertigt meiner Meinung nach App der Woche. Sketch für die schnelle Zeichnung zwischendurch oder für einen kreativen Anfall, wenn ihr einfach malen wollt. Richtig malen. Ja, genau. Lasst dem Kind in euch freien Lauf. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Google Plus, Uncast oben in der Suche eingeben, schon findet ihr die Community. Das ist der richtige Anlaufpunkt. Dort könnt ihr alles reinschreiben und auch mal Fragen oder so. Nur her damit. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Nochmals vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And volumes rule that world.